Wir kriegen euch, wir kriegen euch alle. Werden auch sie in wenigen Minuten ein Idiot, ein Systemtrottel, ein worthülsenseibernder Halbaffe. Rufen Sie jetzt an! Beeil dich, du Dödel!